Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Schrottspiele. Jetzt fragt ihr sicher, ja, aber ist das nicht irgendwie perspektivisch gesehen? Manche Spiele finden die Leute halt gut, manche halt schlecht. Nee, ich rede tatsächlich über Müll, der Kritikern sowie von Spielern, von den meisten Spielern sozusagen, komplett geschandt wurde und gesagt wurde, das Spiel ist Schrott. Mich interessieren solche Games. Deswegen wurde ich auch vom guten Jürgen, der ja auch hier ist. Hallo Jürgen. Hi. Und vom guten Markus, der auch hier ist. Hi Markus. Hi. Als Trash Game Hunter bezeichnet. Du bist ein Trash Game Hunter. Weil ich mir Games tatsächlich, die schlecht sind, schlecht bewertet wurden und bei vielen Leuten scheiße angekommen sind, die interessieren mich. Die möchte ich gerne spielen. Die Idee hinter diesem Podcast kam wegen Mind's Eye. Mind's Eye ist ein neu erschienener Shooter, der draußen ist, der absoluter Müll ist. Von jedem, der es gespielt hat, gesagt, es ist der größte Schrott des Jahres. Es ist absolut furchtbar. Und ich sitze da nämlich so, ich kann es kaum erwarten, bis dieses Spiel billig ist für 20 Euro. Ich will es haben. Ich möchte dieses Spiel spielen. Es interessiert mich. Ich habe da so Bock drauf. Und da dachte ich mir, es gibt doch auch noch mehrere Games, die nur die Leute gesagt haben, die sind alle scheiße. Und wo ich gesagt habe, also ich fand's ganz okay. Jürgen, sein Lieblingsspruch. Und da dachte ich mir, wir brauchen eigentlich einen Button für den Podcast dafür. Ich fand's ganz okay. Ja, genau. Ich mache eine kleine Liste von 10 Games, die ich persönlich gesagt eigentlich gut fand, wo die Leute gesagt haben, oder die Kritiker gesagt haben, das Ding ist scheiße. Kritischer technisch ist das ganz schön schwierig, weil Metacritic eigentlich nur aus Review-Bombing besteht. Die Seite Metacritic habe ich mir da angeschaut. Ich habe mir mehrere Videos angeschaut aus mehreren Jahrzehnten von YouTubern, wie zum Beispiel Angry Joe, der damals immer eine Worst Game of the Years Liste gemacht hat, oder auch Pro Jared. Hast du den eigentlich mal in der letzten Zeit gesehen? Der ist aufgegangen wie ein Hefekloster, Angry Joe. Ja, hab ich gemerkt. Und die habe ich halt damals immer geguckt und hatte mir auch damals immer diese Listen angeschaut. Und war bei den Listen auch immer so, aber das spielen wir doch eigentlich ganz gut, ich weiß nicht, was die Leute haben. Damals ist mir das schon aufgefallen. Und als ich dann die Bezeichnung auf den Kopf geknallt habe, du bist jetzt ein Trash Game Hunter, war ich erst extrem dagegen, bis mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, Es stimmt, ich kaufe freiwillig Schrott, weil ich ihn gerne ausprobieren will. Nicht nur du kaufst freiwillig Schrott. Du sagst erst, nee, das Spiel, das würde ich mit der Beißzange nicht anfassen. Die ganze Welt sagt, das ist scheiße. Also ich glaube, für einen 20er, da schaue ich es mir mal an. Ja, das ist so ein Mindset bei dir. Alle finden es kacke, dass es so schlimm kann es nicht sein. Bei ihm ist einfach das Mindset, so schlecht kann es gar nicht sein. Ja, das ist genau wie mit den Leuten, die sagen, dieses Spiel ist das perfekteste Spiel der Welt. Es ist absolut großartig. Und dann sitze ich da so, das kann nicht wahr sein, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Das muss ein Fehler sein. Und dann spiele ich's und manchmal passiert es dann tatsächlich, so hat mich der gute Jürgen auch kennengelernt, wo ich dann gesagt habe, ja, das Spiel ist Müll. Und du mir nicht gesagt hast, das machst du doch mit Absicht. Ich so, nein, das Spiel ist Müll. Ja, allein die Tatsache, dass Resident Evil 6 einer deiner Lieblinge ist. Ah, oh, ich liebe dieses Game. Und den Original 4er mag er nicht. Er ist so anti-Mainstream, dass man Kopfschmerzen bekommen könnte. Das ist der Stefan. Der Original 4er ist auch kacke. Ja. Der Original 4er ist auch scheiße, das ist er bis heute. Deswegen dachte ich mir, ich mache eine kleine Liste von 10 Games, erzähle euch ein bisschen was darüber. Ich habe natürlich euch auch die Aufgabe gegeben, ob ihr eine Liste macht mit ein paar Games, wo ihr sagt, oder wie ihr herausgefunden habt, hey, die wurden eigentlich von den ganzen Kritikern da draußen irgendwie geschandet und die hat gesagt, ja, das Spiel war eigentlich ganz gut, ich weiß nicht, was die Leute haben. Deswegen habe ich gefragt, wie viel habt ihr zusammengekratzt, wenn ich fragen darf, Jürgen? Ich habe 6. 6, okay. Hast du ein eigenes Kriterium noch dazu, oder? Ja, es ist für mich sind auch Spiele dabei, die ich persönlich eigentlich scheiße finde, aber trotzdem sagen muss, ist ja eigentlich ein gutes Game. Okay, das ist interessant. Da habe ich 2 auf meiner Liste von. Gut. Markus? Also ich habe 9 und ich habe versucht, mich durch Metacritic durchzuforsten, weil ich bin ja rangegangen mit dem Prinzip, ich gehe mal Metacritic von ganz hinten durch. Also okay. Von Seite 590 und ab 540 hat sich die Seite bei mir aufgehängt, nicht mehr richtig geladen. Dann habe ich versucht, Titel zu suchen. Die Hälfte davon hat er dann nicht gefunden. Also halbe Katastrophe finde ich diese Seite. Nicht, ist er, ja, absolut. Keine gute Usability. Und dann dachte ich mir, okay, ich nehme die, wo ich auf YouTube oder Metacritic oder in meiner Erinnerung immer noch weiß, die sind zerfetzt worden, die sind permanent schlecht geredet worden und sie haben mir eigentlich irgendwie, auch wenn man sich manchmal schämt, dafür Spaß gemacht. Man muss sich nicht schämen, Schrott zu mögen, glaubt mir. Bis du so ein paar Titel hörst. Ich werde euch also auf meiner Liste sind tatsächlich Games drauf, die bekannt sind, aber auch Games, die unbekannt sind, weil sie halt Schrott sind und keiner kennt, deswegen. Fange ich ja direkt gleich an, weil ich habe auch 10. Da fange ich direkt an mit dem gerade eben schon angesprochenen Resident Evil 6. Ein Spiel aus dem Jahre 2012. So, ihr beide kennt Resident Evil. Ihr habt vermutlich, vielleicht habt ihr ein paar gespielt. Ich weiß nicht, Jürgen, spielst du Resident Evil? Ja, klar. Aber du hast Resident Evil gespielt? Okay, gut, hätte ich nicht gedacht. Also, du hast gesagt, du bist kein Fan von Horror Games. Resident Evil 2, 4, 5, 6 habe ich, keine Ahnung, eine Stunde gespielt und keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Und 7 habe ich dann halt wegen der Ego-Perspektive dann nicht angefasst. Okay, verstehe, ja. Markus, du kennst das sowieso, ich kenne dich. Ja, ich kenne alle. Kennst du mich doch, Resident Evil Fanboy. Ja, richtig. Dann kennst du auch Teil 6, den eigentlich einer der besten Teile der Welt. Das Logo sieht aus, als würde jemand einer Giraffe einblasen. Ab da fängt schon an, es ist super. Es ist absolut fürchterlich. Die Story ist crap, das Gameplay ist crap. Die Voice Actings sind furchtbar. Es ist in 3 Episoden aufgeteilt, in dem du eigentlich immer in Koop durch die Gegend rennst. In der ersten Episode bist du mit Leon unterwegs und mit einer namens Elena. In der zweiten bist du mit Chris unterwegs und noch irgendeinem anderen Heini. In der dritten Episode bist du mit dem Sohn von Wesker unterwegs und der aus Teil 2, dem Kind, ich glaube Shelly hieß die, ich weiß es nicht mehr, mit denen bist du da unterwegs und die treffen sich immer ab und zu. Und es ist so ein Episodengame, was folgendermaßen abläuft. Die ersten Episoden sind noch so eine Art Resident Evil. Das heißt, du hast Zombies drin und so weiter. Und die nächste Episode ist halt Kriegsgame, weil du spielst mit Chris und Chris kann nur große Felsen zertrümmern mit seinen Händen. Und ansonsten nichts. Du kämpfst gegen gegen die Viecher aus Resident Evil 5. Und der Rest ist so zusammengemixter Bullshit. Die Story ist schwachsinnig. Aber dennoch, für mich fühlt sich dieses Game an wie ein B-Movie zum Mitspielen. Es ist fantastisch. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich finde, das Ding großartig bis heute. Und ich werde nie Leute verstehen, so, das ist kompletter Schrott, das ist kompletter Blödsinn, das hat sich die komplette Serie ruiniert. Nee, ich fand, das ist dann für mich ein absolutes Highlight gewesen. Was sagt ihr zu Teil 6? Vor allem, dann hätte man ja schon beim 5er anfangen müssen, dass es die Serie ruiniert. Weil der 5er ist ja nur ein Action-Shooter gewesen, mehr nicht. Ja, der 5er war auch nicht mehr gut, das stimmt allerdings. Ist ein guter Koop-Shooter gewesen, sehr guter Koop-Shooter gewesen. Aber es war kein Resident Evil. Shooter, war aber leider ein Koop-Shooter zu einem Zeitpunkt, wo ich nur Solo gespielt habe. Ja, das ist wirklich so. Und die KI ist furchtbar in Teil 5, aber in Teil 6 ist es auch nicht besser. Wie gesagt, der 6er, der hat beide halt diese total over-the-top-Zwischensequenzen mitunter gehabt, die völlig überinszeniert waren. Der bescheuerte Dinosaurier, ich bitte dich. Der T-Virus T-Rex. Fantastisch. Und, oh mein Gott. Wie gesagt, mich hat es leider gar nicht abholen können. Also ich finde es nicht schlecht, weil halt der Metacritic es schlecht findet, weil ich es schlecht finden muss. Weil zu den Menschen gehöre ich auch nicht. Aber es hat mich halt null abgeholt, leider. Also ich hab schon die erste Episode nicht komplett fertig gespielt. Also von den User Reviews sind halt so 5.4 von 10. Wo ich sage, also wenn ich das Ding tatsächlich bewerten müsste von 1 bis 10, ist das bei mir eine glatte 7. Ich liebe dieses Game. Oh mein Gott, es ist so schlecht, aber ich liebe es einfach nur. Ha, herrlich. Dann mache ich gleich weiter mit Platz 9. Bei mir Platz 9 ist auch ein Spiel, was in den Kritikern sehr, sehr, sehr abgestraft wurde, aber nicht bei den Spielern. Und zwar Alpha Protocol. Und ja, da haben wir gleich ein Match. Hervorragend, siehste? Alpha Protocol ist nämlich das beste James-Bond-Game, was ich hier gespielt habe. Mit der furchtbarsten und hässlichsten Spielewelt, die ich je gesehen habe. Das Spiel ist unsagbar hässlich. Die Steuerung ist unendlich hakelig. Unendlich hakelig, unendlich beschissen. Absolut, 100%. Der Skilltree war eigentlich komplett unnötig. Ja, war er. Aber es ist, wie du schon sagst, aber die Story hat es gefühlt einfach wettgemacht. Die Story, du hattest Entscheidungen in diesem Game, wo du die komplette Story beeinflusst hast. Es war so. Selbst ob du den einen so Diktator cool. halt grüßt oder anders mit ihm umgehst, verändert schon das Ende. Ja. Das ist irre. Ja. Es ist so geil gemacht gewesen. Es war so ambitioniert. Es ist von Obsidian Entertainment gewesen, von Sega gepublished. Es ist absolut großartig. Es ist porthässlich. Die Steuerung, wie gesagt, ist fürchterlich. Man aber kommt dennoch, auf leicht und nochmal gerade so noch mit der Steuerung durch. Auf schwer würde ich es aber auf keinen Fall empfehlen. Na, auf gar keinen Fall, nein. Es ist das schlechteste, auch schlecht aussehendste, aber beste, gleichzeitig beste James Bond Game, was ich je gespielt habe. Es ist großartig. War für PS3 und es Xbox ist immer 360. Noch. Ja, aber spiel die Xbox-Version, nicht die PS3-Version. Die PS3-Version ist 10 FPS manchen Stellen, das ist furchtbar. Das ist Katastrophe. Die Xbox-360-Version geht gerade so noch. Die kann man gerade so noch spielen. Wenn man es auf PC spielen möchte, kann man sich das übrigens auf Good Old Games kaufen, weil da wurde nämlich das Spiel wieder reingeholt und deswegen kann man sich auf Good Old Games das Spiel einfach mal anschauen. Würde ich tatsächlich euch empfehlen. Seht über die Grafik hinweg, bei solchen Games. Spielt's wegen der Story. Die Story ist absolut fantastisch. Eins der besten Games, die ich hier gespielt habe. Auch hier bin ich, das verwerten müsste, klar. Von mir eine 9. Ich liebe dieses Game. 100%. Markus, hast du davon gehört? Nee, tatsächlich nicht. Ehrlich nicht. Also würde ich dir empfehlen. Alpha Protocol, das Espionage-RPG ist so, so gut. Wie gesagt, das beste James-Bond-Game, was ich hier gespielt habe. Dann kommen wir direkt bei Nummer 9. Bei dir, Markus, weil du hast ja 9, hast du gesagt, ne? Was ist bei dir die Nummer 9? Die Nummer 9, ich hab's tatsächlich einfach mal unten hingepackt, weil es sogar von mir in der Luft zerrissen wurde. Ah. Ich es aber als Spiel und die Story und alles dahinter mag. Ich mochte nur nicht, wie es mir verkauft wurde. Und der Rest der Welt hasst es einfach, wie Blizzard es gemacht hat. Da steht hier Warcraft Reforged. Oh, Warcraft 3 Reforged, ja. Es ist in der Luft zerrissen, es ist total. Und ich finde, wenn du es mal neu nüchtern betrachtet würdest und alles abziehst, was dir Blizzard versprochen hat und alles vom Multiplayer mal ausklammerst, sondern wirklich das Singleplayer-Game und die Kampagne nimmst, da haben sie dir ein solides Remaster gebracht, wo du die Kampagne echt mal wieder mit aufpolierter Grafik spielen kannst. Und du kannst sie genau so erleben wie früher. Ja, es ist immer noch Warcraft. Sie haben nichts Besonderes geändert. Nicht besonders viel geändert. Gut, was ich dir nicht verzeihe, ist, dass sie die deutschen Sprecher geändert haben. Das werde ich dir nicht verzeihen. Wie gesagt, valider Punkt. Aber ich finde für das Spiel per se, ich hatte beim nochmaligen Spielen genau den gleichen Spaß wie früher. Auch wenn die Sprecher jetzt nicht eindeutig, aber ich bin da ja nicht so sensibel wie du. Das heißt, mich haben sie damit nicht verloren, sondern eher mit diesen falschen Versprechungen. Kann ich verstehen, ja. Aber ansonsten total geiles Aufbau-Taktik-Spiel, coole Story. Gleich auch noch der Frozen Throne DLC hinterher. Da kriegst du wirklich satte, kannst du locker 25, 30 Stunden Spielzeit reinballern. Ja, eins der letzten großen, wirklich guten Strategiespiele. Absolut 100%. Jürgen, hast du jemals Warcraft gespielt? Warcraft 3 damals im Internetcafé gespielt, falls sich noch irgendjemand daran erinnert. Ja. Sind wir immer mit unserem gesparten Geld dann immer dahin gegangen, um ein paar Stunden online zocken zu können, in diesem Internet. Und da haben wir auf den Rechnern waren halt Counter-Strike vor allem und eben Warcraft 3. Und wir haben halt lieber Warcraft 3 gespielt, weil wir für Counter-Strike. Das musst du auch zu Hause spielen können, weil sonst hast du den Skill einfach nicht. Und das haben wir halt wie blöd gezockt. Cool. Ja, sehr, ich habe immer die Untoten gespielt. Ja. ich war immer Fan von den Menschen tatsächlich. Arbeit, Arbeit. Ja, also. Arbeit, Arbeit. Wir haben eine Hexe gefunden. Dürfen wir sie verbrennen? War ich immer gut. Ja, fand ich immer super. Oder bei den Orks. Pix, könnte nichts anderes. War auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, Warcraft ist immer noch ein sehr, sehr geiles Game. Sehr, sehr schade, dass Blizzard nichts mehr damit anstellt, außer ihr MMO zu füttern. Und ja, die Warcraft-Strategie-Reihe ist tot. Ja, ja, leider. Mal sehen, vielleicht kommt ja nochmal irgendwie. Wäre es schön, wenn wir da ein gutes neues Strategiespiel rauskommen. Nee, ich weiß nicht, ist RTS nicht generell tot? RTS also, ist tot. Also außer als halt StarCraft 2, was immer noch wie blöd gespielt wird. Was auch noch wie blöd gespielt wird, ist Age of Empires 2. Das ist halt. Das ist auch eines der besten RTS aller Zeiten. Es kam jetzt Age of Mythology erst raus mit einem neuen DLC. Ja, ja, aber es ist ein. Nein, es ist ein Remake, das ist das Problem. Egal, es ist nur ein Remake. Gebt mir ein bisschen Hoffnung. Tretet nicht auf diesen kleinen Keim der Hoffnung, der in meinem Herzen brennt, rum. Ja, aber Age of Empires 2 ist Age of Empires 2. Es ist halt. Ja, ja, das war so gut, dass ich es mit der hakeligen Konsolensteuerung auf der PS2 stundenlang gespielt habe. Kann ich übrigens jetzt mit der verbesserten Konsolensteuerung auf Konsole nur empfehlen, wenn man es auf Konsole spielen möchte. Man darf sogar gegen die PC-Leute spielen im Internet. Habe ich auch schon gemacht, ich wurde zerstört. War super. Ja, welche Überraschung. ich habe damit, also ich hab damit echt Spaß gehabt, ich finde das cool. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Der Schrott-Games in Anführungsstrichen, je nachdem ist es ja, jeder hat seine eigene Sichtungsweise, aber dann noch von den Schrott-Games, die man halt ausgehen kann. Was ich halt absolut großartig finde, ist bei mir Metal Gear Survive. Ich liebe Metal Gear Survive. Wir haben darüber schon ganz kurz geredet im Metal Gear Cast, den Jürgen und ich aufgenommen haben. Metal Gear Survive ist sozusagen, der Konami hat damals Kojima gefeuert und hat dann gesagt, weißt du was? Das können wir auch. Wir machen daraus ein Survival-Game mit einer absolut Schrott-Story, die einfach sinnlos ist und niemand braucht. Und wir machen das so mit täglichen Logins und so weiter. Und es ist serverbasierend und du musst dich da jedes Mal einloggen. Und deine Sachen können auch kaputt gehen und so weiter. Das ist und ein zweiter Speicherstand kostet 10 Euro extra. Und zweiter Speicherstand kostet 10 Euro extra, richtig. Und die KI dieser sogenannten Zombies, die du da bekämpfst, ist einfach nur Viecher mit einem Kristall im Kopf, ist so dämlich, du kannst vor denen einen Zaun aufbauen und die laufen auf den Zaun zu. Es ist, oh mein Gott. Und durch den Zaun piekst du die so dann gut. Kaputt. Ja. So gut. Ja, es ist so gut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Game. Wie gesagt, das war einfach dieses typische, also ich fand es ganz okay. Wo du halt durch diese Metal Gear Welt rennst. Es spielt in der Art Teil 5. Also, es ist so, während in Teil 5 Spoiler am Anfang Scheiß passiert, wird dein Charakter in die andere Dimension gezogen, den du selber erstellen kannst, den Charakter. Und der muss halt da surviven. Es ist Schrott. Es ist wirklicher Schrott. Es ist absolut Müll. Das Bauen ist blödsinnig. Die KI ist dämlich. Du kannst mehrere Leute finden, mit denen du dich unterhalten kannst. Die Zwischensequenzen sind alles PowerPoint-Präsentationen, die hintereinander ablaufen. Es ist furchtbar geschrieben, das Voice-Acting ist scheiße, das Einsammeln ist fürchterlich. Aber dennoch, ich hatte mega viel Spaß damit, die Welt zu erkunden. Das Kämpfen hat mir persönlich sehr, sehr viel Fun gemacht. Das Aufbauen fand ich cool. Ich habe echt mehrere, ich glaube ungefähr 60 Stunden in dieses Spiel investiert, weil ich nicht aufhören konnte, weil ich es cool fand. Ich sehe langsam den Pattern, wo ihr gesagt habt, du spielst solche Dinger freiwillig. Und du sagst, ja, schon. Das macht schon irgendwie Fun. Kennst du, Markus, kennst du Metal Gear Survive? Metal Gear kennst du so ein bisschen. Metal Gear kenne ich so ein bisschen. Ich bin aber nie warm geworden mit der Reihe. Okay. Da würde ich nicht mit Survive spielen. Ich empfehle euch nicht Survive zu spielen. Absolut nicht. Ich empfehle euch überhaupt nicht Survive zu spielen. Furchtbares Game. Lasst die Finger davon. Aber ich fand's. Da können nur Trashies geil. Wie Stefan was mit anfangen, ja. Ja, das stimmt allerdings, ja. Markus, Platz Nummer 8. Platz Nummer 8. Auch hier möchte ich nochmal die Ritterlanze rausziehen und eine Lanze brechen für ein Spiel, das aufgrund seines Remakes oder Remasters total miese Kritiken mittlerweile hat. Und da war ich überrascht bei meiner Recherche und darum steht es hier drauf, 13. Es ist so ein gutes Spiel, wenn man den Klassiker nimmt. Und dieses Remake von 2020... Dadurch, wenn du wirklich 13 googelst, findest du als allererstes miese Kritiken. Das allererste, was du siehst, sind miese Kritiken. Weil du und das zwar von 2020. Gerechtfertigt. Sie sind gerechtfertigt, ja. Aber sie sind gerechtfertigt, ich, ja. Ich habe es hier bewusst, das ist so eine Ausnahme draufgenommen, weil das Klassikerspiel bombastisch ist. Und ich möchte nicht, dass aufgrund dieses Fiaskos von 2020 das total in Vergessenheit gerät. Ich habe mir das damals gekauft für 5 Euro, im Steelbook, by the way. Und die Originalvariante, komm, meinst du? Nein, das Remake. Okay. Das Original habe ich damals gebrannt gehabt und dann irgendwann war es auf der GameStar drauf. Es hat aber nie funktioniert auf neueren Rechnern, weil es halt das Typische ist. Ja, du möchtest ein altes Spiel spielen auf PC? Ja, fick dich. Warum? Geht einfach fick irgendwann dich. Nicht mehr. Geht einfach nicht mehr. Da gab es auch eine Version bei Good Old Games, die hat aber auch nicht so nicht richtig funktioniert, wenn du dich 1000 Sachen umgeschrieben hast. Dann gab dieses Remake und das Remake, als es rauskam, die 2020-Version, war so verbuggt und so schlimm, nicht mal ich hatte damit Spaß. Weil die Version war absolut fürchterlich. Du hattest Trigger, Sachen, die dich getriggert haben. Du hattest Bugs, wo du einfach durch den Boden gefallen bist. Du konntest Levels nicht beenden, weil die Gegner unverwundbar waren. Die haben das Spiel irgendwann zurückgezogen, haben es dann komplett gepatcht und jetzt ist es im Prinzip 13. Jetzt ist es spielbar und deswegen möchte ich dafür eine Lanze brechen, weil ich habe es leider zu dem Bugzustand nicht kennengelernt. Ich habe es danach kennengelernt und dachte mir, ja, es sind schon noch kleinere Bugs drin, aber ich fühle es immer noch. Ja. Und deswegen 100%. Möchte ich für 13 hier die Lanze brechen, weil vielleicht habe ich es auch zu dem beschissenen Status, den du googelst, nie gespielt. Mag sein. Es ist aber ein gutes Spiel. Ist es. Auch jetzt, 100%. Dieses total gepatchte Remake, mir hat's gefallen. War bei mir genauso. Ich fand's auch gut. Jürgen, kennst du 13? Oder? Gespielt habe ich's nicht, aber ich kenne natürlich seinen Kultstatus von damals. Ja, der Kultstatus war super. Ist eine Comicreihe, eine französische Comicreihe gewesen. Großartig. Absolut. Sehr, sehr viele Filme und Geschichten basieren auf 13. Sehr, sehr viele. Vor allem der Anfang aus irgendeinem Grund. Dennoch, wie gesagt, ich kann dafür auch nur eine Lanze brechen. Ich fand das auch super. Kommen wir zum Platz Nummer 7, würde ich sagen. Für mich persönlich, ich mag dieses Spiel. Ich bin großer Fan der Batman Arkham-Reihe. Ich mag aber auch den dritten Arkham-Teil mehr als die ersten beiden. Also halt Arkham Knight. Deswegen war ich dann sehr erfreut, als Gotham Knights angekündigt wurde. Ich so, oh, cool, wir kriegen ein neues Gotham-Game, cool. Und diesmal mit den sozusagen Kindern, in Anführungsstrichen, von Batman. Ich so, ja, geil. Das heißt, wir können mit Robin, dem aktuellen, durch die Gegend rennen und mit Red Hood und mit Dick Grayson, also halt mir mit Nightwing. Hesse. Nightwing und mit Batgirl. Finde ich cool, nice. Spiel kam raus, ich habe es gekauft, auch im Steelbook, hatte mega viel Spaß damit und habe es im Nachhinein erfahren, die Leute hassen es. Die Leute finden es absolut fürchterlich. Es ist eine Schande, dass dieses Spiel erschienen ist. Ich so, warum? Es war cool, die Story war gut geschrieben, das Kämpfen war fun, du hast mit den Leuten cool traversen können, Batgirl hatte den Best, wurde dir das ein Arsch in dem Kostüm, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Ja, Catwoman schlägt sie trotzdem nicht. Ja, das stimmt, ja. Dennoch, das Spiel war absolut super. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Und dann habe ich herausgefunden, ja, das war ursprünglich ein Live-Service-Game. Ich so, ja, das siehst du an den Menüs und so weiter, dass das halt rausgerissen wurde. Aber es stört den Flow nicht. Es stört den Flow nicht, meines Erachtens. Es stört die Story nicht. Es stört das Gameplay nicht. Ich fand das Spiel super. Und das ist deswegen ist es bei mir auf Platz Nummer 7. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Leute es nicht mochten, weil es am Anfang recht verbuggt gewesen ist. Und weil die Leute nicht akzeptieren wollen, dass Batman nicht drin ist. Ja, richtig. Nightwing quasi Batman ist. Ja, und das war cool. Und das war mega, das hat mega Fun gemacht, fand ich persönlich. Ich finde das Spiel richtig, richtig gut. Aber Geschmäcker, wie gesagt, sind halt verschieden. Aber bei mir war es halt schon so, ja, ich fand es ganz okay. Ich hatte es damals nur nicht gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ich weiß gar nicht, was zu dem Zeitpunkt raus war, aber ich habe auf jeden Fall was anderes gespielt und hatte dann keine Zeit. Dafür. 22 kam es raus. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Interessanteres. Bestimmt kam was Interessanteres raus, auf jeden Fall, ja. Zu 100%. Jürgen, du hattest gesagt, du hattest jetzt 7, ne? 6. 6 hattest du, alles klar. Markus, Platz Nummer 7 bei dir? Platz Nummer 7. Moment, ist bei mir ein altes PlayStation 1 Spiel, Digimon World. Echt, die Leute hassen Digimon World? Ja. Also, sie hassen zumindest den dritten abartig. Digimon World 3 ist, ja, ist auch unfair schwer, aber es wird gehasst. Ich verstehe es nicht. Du kriegst Digimons, du kannst sie entwickeln, du, wenn stirbst, fängst von vorne an. Du hast also Roguelike. Da hast du genau den Punkt, was die Leute nicht mochten. Du hast wenn Roguelike du stirbst, fängst du von vorne an. Ich verstehe, ist, ja. Dein Digimon ist davon, ich glaube, nach 3 Ingame-Tagen gestorben. Wenn du es nicht gefüttert hast, nicht kämpfen hast lassen, nicht beschäftigt hast, nicht gesäubert. Also du hattest ein Mini-Tamagotchi, das nach 3 Tagen tot war. Und du musstest dann noch eine Story spielen. Also, und dass du ständig die Kacke wegräumen musst, das mochten die Leute auch nicht. Ansonsten hat sich's in das Kacke-Digimon verwandelt. Ja. Und dann hat's es nicht mehr gestört. Das Ding lebt ewig, wenn du das sterben lassen willst. Und der Aber okay. Ich habe es geliebt. Ich habe es nie durchgespielt, aus besagten Gründen. Aber ich hatte meinen Spaß über Stunden hinweg, die Digimons zu trainieren, zu leveln, in die kleinen Kampfarenen zu gehen, es an Boxsack zu schicken, um die Stärke aufzupimpen, um in der nächsten Map doch was reißen zu können. Dann kommst du mal einen Schritt weiter, kriegst auf die Fresse und fängst von vorne an. Also im Endeffekt, wie ich früher Final Fantasy 8 gespielt habe, Stefan. Was? Hier, ich komme an ein Problem, ich fange von vorne an. Und der legendäre Agumon-Bug natürlich. Ja, das ist... Ja. Welche ist das? Es war halt so, dass du, wenn du ins Finale starten wolltest, musstest du mit Agumon sprechen, der vor einem Gebäude steht. Und in das Gebäude musst du halt rein fürs Finale. Und aus irgendeinem Grund wird das halt in der PAL-Version oder in sehr vielen PAL-Versionen zumindest nicht getriggert. Oh. Und das halt, das heißt, du kannst das Spiel de facto nicht durchspielen. Das heißt, du hast dich da durchgebührt und hast dann... Aber du kannst das Finale nicht spielen, weil du halt an Agumon nicht vorbeikommst. Du kannst dich zwar an ihm vorbeiglitschen, aber die Tür wird halt nicht aufgemacht, weil der Event-Trigger nicht da ist. Das ist natürlich richtig mies. Du konntest es damals noch zu den Entwicklern schicken, die haben dir dann eine funktionierende Version geschickt, aber das kannst du heute natürlich nicht mehr. Ja. Verständlich. Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass die Leute das nicht mögen. Interessant. Ja, okay, cool. Also ich habe tatsächlich einen sehr schlechten Metacritic-Score, der im roten Bereich sogar war. Die Zahl hat es mir leider nicht angezeigt. Von Digimon World 3. Weird. Die anderen waren alle nur im gelben Bereich. Also ich glaube, sie haben dann gerade mal die 50 geknackt. Ja, das ist gelbe Reihe, glaube ich, so 50 oder sowas. Okay, ja. Also, kommen wir zum Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 für mich ist, ich sage nur, Zombies killen an Weihnachten. Es ist mein absolutes Highlight. Das ist Dead Rising 4. Das ist das erste Dead Rising, was zu uns nach Deutschland geschafft hat, ohne zensiert oder direkt beschlagnahmt zu werden. Ein großartiges Spiel. Es ist so cool gewesen, durch dieses verschneite Dorf zu rennen oder Stadt zu rennen und Zombies auf die dämlichste Art und Weise niederzuprügeln. In meinem Christmas-Jumper stand ich da rum mit meiner Weihnachtsmütze und mit meiner Zuckerstange, die mit einer Lichterkette bedeckt war. Und ich habe stundenlang auf diese Zombies eingeprügelt. Ich habe mich kaputt gelacht. Spielt man Dead Rising irgendwie anders? So gut. Anscheinend nicht, nein. Die Story ist Schrott. Die Story ist kompletter Schrott. Die hat nichts mehr mit Frank West zu tun, weil das ist nicht Frank West. Das ist nicht mehr der coole Frank West, den wir vorher kannten. Das ist einfach nur ein weinerlicher Idiot, der Frank West cosplayt. Dennoch, ich hatte so viel Fun, dieses Spiel zu spielen. Und ich besitze eins der Rasten Achievements. Und zwar, es hatte so einen schlecht angetackerten Multiplayer, den kein Mensch mehr spielt. Wenn du alle drei Leute, die mit dir rumrennen und dich selber abfotografierst, kriegst du ein Achievement. Das ist eins der schwersten Achievements zu kriegen überhaupt heutzutage. Weil das Spiel kein Mensch mehr spielt. Aber die Server sind anscheinend noch online. Es ist so cool gewesen. Achievements sind Markus hat das auch die schlimmsten Achievements. Ja, Markus hat das auch gespielt, ne? Oh, gesuchtet. Nachdem ich, Weil ich nämlich gesagt habe, wie gut es ist. Es war so gut, so fun. Oh, richtig, richtig, mir reicht, richtiger Spaß bis heute tatsächlich immer noch der erste Teil im Kaufhaus, wenn ich mich abreagieren will. Ja, kann ich verstehen, absolut. Und das ist auch eben Frank Quest. Wie gesagt, richtig. Wie gesagt, ich finde, ich liebe Teil 4. Erstens Weihnachten, meine Lieblingszeit. Zweitens, es gibt nichts Witzigeres, wenn du da an diesem Christmas Jumper stehst und mit einem Baseballschläger und der eine Lichterkette dran hat, die kaputt ist, Leute verprügelt oder Zombies verprügelt, wer im Hintergrund Let It Snow läuft. Oh mein Gott. Herrlich. Absolut herrlich. Das ist auch wieder dieses typische, also ich fand's ganz okay. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Ich fand's super. Platz Nummer 6, Jürgen. Spiel, das ich schon mehrfach in Podcasts erwähnt habe, nämlich Way of the Samurai 2. Oh, ist das echt so geschandt? Ja, also es ist, ich kenne zumindest persönlich niemanden, der es in irgendeiner Form praised. Irgendeiner, der es überhaupt gespielt hat. Ja. Ich bin mein ganzes Leben lang gefühlt der einzige Mensch, der dieses Spiel gespielt hat. okay. Was ja mitunter daran liegt, dass das Spiel auch für PS2-Verhältnisse nicht besonders hübsch aussieht. Und die Dialoge, auch wenn sie halt vertont sind, die Münder bewegen sich nicht. Nur die Gesichter. Mhm. aber ansonsten, ich meine, du hast unglaubliche Freiheit, in die Geschichte zu erleben. Du hast gefühlt unendlich viele Enden, die du triggern kannst. Jedes Schwert, also fast jedes Schwert, hat eigene Kombos, die du mit denen lernen kannst. Es gibt einzigartige Schwerter, die einzigartige Attacken auslösen. Du kannst halt auf der Seite vom Shogunat sein, auf der Seite von den Yakuzas oder eben auf der Seite der einfachen Leute. Und da musst du halt verschiedene Events für triggern und egal wie oft du spielst, irgendwie findest du noch ein Event zwischendurch, was du vorher nicht getriggert hast. Es ist halt unglaublich umfangreich und wie gesagt, du kannst so viele Schwerter finden und sammeln und die aufleveln und zum Schmied bringen. Und du kannst dein aufgeleveltes Schwert auch ins nächste NG Plus mitnehmen. Es ist unglaublich, dieses Spiel. Also es ist, ich habe selten ein Spiel so reingesuchtet und so viel dafür bekommen. Nice. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das die Leute nicht mochten. Interessant. Ja, es ist halt, das Problem ist, vielleicht ist es kein Trash-Game, das gehasst wird, aber es ist auf jeden Fall ein komplett übersehenes Spiel. Okay, verstehe. Alles klar. Ja. Cool. Markus, du bist dran. Platz Nummer 6. Ich muss etwas ausklammern, aber ich meine ansonsten die restliche Spiele-Serie, und zwar die Yu-Gi-Oh! Games. Ausgeschlossen sind davon aber die World Championship Games. Ich habe gehört, World Championship Games, die sind richtig genial geworden. Und alle anderen waren auf irgendeine hinterlistige Art einfach nur unfair, schwer, gemein, random, und du musstest dich so dermaßen teilweise in die Mechaniken reinversetzen und reinspielen, dass es eigentlich schon pervers keinen Spaß mehr gemacht hat. Bestes Beispiel, wie ist es, Reshef der Zerstörer? Reshef der Zerstörer, boah, das war so geil unfair. So muss sich ein Dark Souls-Spieler fühlen, wenn er einen Boss besiegt, wenn du dort ein Duell gewinnst. Ja, das ist also bei Dark Souls wirst du trotzdem noch sehr viel fairer unterwegs als in dem Drecksgame. Nein, Dark Souls ist viel fairer. Ja, das stimmt, weil es war so viel Glück mit drin. Das und du konntest teilweise ein richtig gutes Deck aufbauen und du wurdest so hart gekontert, dass wenn du nicht den perfekten Zug hast, ja, dann hast du halt nicht gewonnen. Ja, wenn deine Starthand schon nicht gepasst hat, hast du locker 50 Mal gemacht. Ja. Also das war aber selbst die anderen. Die Tag Force, die sind nicht gut angekommen, weil das alles einfach so quasi Multiplayer-Dinger, wo du immer zu zweit spielst, dann neue Mechaniken mit Vierer-Duellen, was nicht so gut ankam. Ja, aber und zumindest die Idee von Tag Force war nicht schlecht. Ja, und dann gab es ja noch Power of Chaos, was nicht so gut ankam, weil es halt die Mechanik nicht gut abgebildet hat. Und jetzt gab es ja erst vor kurzem die Anniversary Edition. Die Early Days so viele die Early Days, wo sich so viele schon wieder aufgeregt haben und gesagt haben, ja, eigentlich lohnt sich das für 40 Euro nicht, weil da ist ja nur ein gutes Spiel drin. Alle anderen sind, also das Rollenspiel, das es dann gab, wo du im Battle City Turnier nachspielst. Ah, und okay. Da ist es schon irgendwie unlogisch, dass du dann Yugi die Götterkarten geben musst. Weil du bist ja der Protagonist. Das ist... Ja, man kann sich drüber aufregen. Mir haben sie immer Spaß gemacht. Ich liebe Yu-Gi-Oh! Ich spiele es bis heute noch. Und, mei, spiel mal heutzutage Yu-Gi-Oh! Da hast du schon verloren, wenn du nicht die richtige Handtrap hast. Ich habe nur gesehen, dass die Karten, dass die Schrift mittlerweile so klein ist und da 18 Absätze draus sind. Also du kannst da mittlerweile ein Gesetzbuch raufquetschen. Ja, ja, das ist brutal. Und es ist tatsächlich, das ist das Einzige, auf Turnieren läuft das teilweise ab. Und hast du die Konterkarte in der Hand? Nö. Alles klar, ja, dann hast du verloren. Und dann fragt der Schiri nur noch, okay, zeig mal, dass du die Combo auch wirklich kannst. Und dein Deck die Karten hat. Zack, legt er einmal die Combo hin und hat gewonnen. Nee, diese blöde Combo, die Combo geht teilweise wirklich 10 bis 15 Minuten. Und oh mein Gott. Und du darfst keinen Fehler machen. Wenn du einmal dann die falsche Karte nimmst, dann ist die ganze Kette hin. Das ist dieser Skit von Pro Z, den ich immer so geil finde. Ja, ich lege meine Mu-Mu-Mu-Karte und Mu-Mu-Mu-Karte hier mal 4 und dann mal 3 und dann hole ich den und den dazu und den. Das ist genau das. Alles klar. Es ist genau das, alles und, klar, verstehe. Und deswegen musst du selbst dann durchspielen, diese 15-Minuten-Kette, wenn der andere die richtige Karte in der Hand hat, weil wenn er die Kette im falschen Glied unterbricht und die Konterkarte zur falschen Stelle spielt, hat der andere eine Ausweichmöglichkeit und trotzdem gewonnen. Du musst noch die richtige Karte kontern. Du musst es dann auch auswendig können, das ist ja fürchterlich. Ja, es ist auf einem Niveau gelandet, wo du als Normalsterblicher, der einfach nur ein bisschen zocken will, keine Chance mehr hast, reinzukommen. Und deswegen finde ich es angenehm, ich kenne noch ein paar Leute, die es einfach auf normalsterblichem Niveau spielen. Und das ist in Ordnung, weil da brauchst du mal 4-5 Züge, bis so ein Duell vorbei ist. Und da sind natürlich die Gameboy-Spiele ein ganz anderes Kaliber, da hast du 20 bis 30 Züge. Da kannst du sogar decktot gehen. Okay. Ja, cool. Yu-Gi-Oh! Ich habe nur damals ein paar Karten gesammelt. Ich habe es nie wirklich gespielt. Ich kannte nur damals so ein PC-Game, was ich mal gespielt habe, aber das war's. Und ja, sonst habe ich mich nicht damit beschäftigt. Der Anime war ganz okay. Das war's. Kommen wir zu Platz Nummer 5. Das ist das letzte bekanntere schlechte Game, was aber wirklich schlecht ist, es ist wirklich schlecht. Es ist richtig, richtig schlecht. Das hat seine Wertung von 29% verdient. Und zwar The Walking Dead Destinies. Das Spiel ist großartig. Es ist, oh mein Gott, es ist der Wahnsinn, was für ein Müll das ist. Die Story ist 1:1 die Story von der Serie. Ne? Die Zwischensequenzen sind Figuren im Standbild, deren rangezoomt wird. Die Figuren sehen nicht mal ansatzweise so aus wie ihre Counterparts. Das Voice Acting ist grauenhaft. Die Karten sind ja, fürchterlich. Ja, die haben wahrscheinlich nur die Lizenz vom Walking Dead, aber nicht von der Serie. Die Grafik ist grauenhaft. Die Zombies sind dümmer als dumm. Das Gameplay ist unglaublich Schrott. Dieses Spiel sollte nicht gekauft werden. Es sollte nicht verkauft werden. Vor allem sollte das nicht zu dem Zeitpunkt da verkauft werden, das aussah wie ein verlorenes Gang des PlayStation 2 Game. Und vor allem nicht für 70 Euro oder für 60 Euro. Dieses Spiel ist es nicht wert, gekauft zu werden. Dennoch, hört mich an, dennoch, es ist fantastisch. Es ist so schlecht, so unglaublich mies. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Oh mein Gott, es schmiert an random Stellen ab. Du kannst dich an bestimmten Stellen entscheiden, was du machen willst, was im Prinzip keine Auswirkung hat so wirklich, weil die Story genau gleich abläuft, nur mit einem anderen Charakter. Es ist so schlecht. Aber ich habe es geliebt, weil es einfach nur grottiger Müll war. Das war mir die 30 Euro damals wert. Ah, oh, war das ein gutes Game. Es ist, kauft es euch nicht. Schaut euch eine Review an oder irgendwelche Witz-Videos darüber oder irgendwelche Verarsche-Videos darüber. Ja, aber auf gar keinen Fall kauft euch dieses Game. Keine Empfehlung. Aber ich persönlich finde es... Oh, oh, es war so gut. Es hat mir... Oh, ich hatte so viel Spaß mit dem Game. Es geht nicht mehr lang. Es geht vielleicht, keine Ahnung, 10 Stunden und das sind 20 Stunden zu viel. Es ist... Oh mein Gott, es ist so gut. Habt ihr davon gehört eigentlich? Bestimmt. Gehört, ja, aber gehört, nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ach, seid froh. Und als du dann gesagt hast, das Geld ist es nicht wert, habe ich es nicht gekauft. Nein, das ist absolut nicht. Null. Also absolut keine Empfehlung. Dennoch, für Leute wie mich, die es lieben, anscheinend sich zu geißeln immer so im Scheiß, oder halt einfach Trash-Game-Hunter sind, kaufen, Freunde. Probiert's aus. Es ist grauenhaft. Es ist fürchterlich. Und es ist so gut. Oh mein Gott, es ist so gut. Weil es halt so scheiße ist. Kommen wir zum Platz Nummer 5 bei Jürgen. Da habe ich tatsächlich mir Fahrenheit rausgepickt. Falls das noch jemand Fahrenheit. Ah, ich liebe Fahrenheit. Bei Fahrenheit... Prophecy für Leute auf Englisch. Eine technische Vollkatastrophe war auf der PS2. Ja, absolut, 100%. Es hat unglaublich viele Slowdowns gehabt. Die Ladezeiten waren aus der Hölle. Aber ja. Ich mochte halt die Mystery-Atmosphäre schon immer da drin. Und die Entscheidungen, die du hast, und wie unglaublich dämlich das Ende ist. Ja, oh mein. Das ist einfach so dumm. Es fängt so richtig cool, interessant an. So, der Hauptcharakter hat jemanden umgebracht. Oh mein Gott, jetzt müssen wir da irgendwie abhauen. Ja, und am Ende ist er plötzlich Superman. Am Ende ist er einfach Neo aus dem Matrix. Ja, es ist so dämlich. Es ist so dumm, ich liebe es. Weil du sitzt da, dann fängt das so das Finale an und denkst so, wow, that escalated quickly. Und ja. Ich weiß nicht, es ist halt so, ist es nicht sogar von David Cage? Ich weiß es gerade gar nicht. Es ist von David Cage, ja richtig, ja, absolut. So eins seiner ersten größeren Werke, glaube ich sogar. Und davor hat er gemacht gehabt, er hatte davor noch schon Games gemacht, ja, aber das war eins seiner bekanntesten, dass ihn damals sozusagen und, richtig aufgehoben hat. Wie gesagt, ich mochte vor allem halt den Einstieg, den Stefan gerade schon erwähnt hat, dieses, der wacht halt einfach auf dem Klo von der Raststätte und da ist eine blutende Leiche vor ihm. Und die Polizei kommt gleich. Und du hast irgendwie nur eine bestimmte Zeit, alle Spuren wegzumachen. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Ja. Und es ist eigentlich total interessant. Es wird aus verschiedenen Perspektiven natürlich erzählt, weil David Cage. Und ich mochte alles, wie gesagt. Und Obdachloser drin kommt. Das Ende war der größte Schwachsinn, den ich lange in dem Videospiel gesehen habe. Es ist kompletter Müll. Absolut. Es ist so dumm einfach. Und wie gesagt, technisch auch noch eine Vollkatastrophe. Die Story ergibt so keinen Sinn. Ja, es ergibt so keinen Sinn. Du hattest so komische Mechaniken, wo du so Simon Says gespielt hast, so links, rechts, oben, links, rechts, oben, links, rechts, wo du so die Controller benutzen konntest. Das Problem war, dadurch, dass es so ruckelt, hat es so Delay. Das heißt, du hast sehr viele Dinge einfach versaut, weil es nicht ging. Und dazu kam ja noch die eine Passage, wo du nichts drücken durftest. Ja, wo sie dir aber trotzdem gezeigt haben, 3, 2, 1, jetzt musst du was drücken. Ja, aber du durftest nichts drücken, weil du sonst gestorben bist. Durch, aber du durftest nichts drücken. Und bis ich das gerafft hatte, ich bin, glaube ich, 5, 6 Mal gestorben, bis mein Kumpel dann irgendwann gesagt hat, mach doch einfach mal nichts. Und dann kam ich durch. Ich dachte so, was für eine Scheiße, Alter. Vor allem, um das schlechte Ende zu kriegen in diesem Game, musst du dich anstrengen. Es ist so bescheuert. Um dieses Spiel auch schlecht durchzuspielen, musst du die Figur, die haben so einen Meter, wo ihre Laune immer raufgeht oder runtergeht. Du musst die konstant auf schlecht lassen, aber nicht zu schlecht, weil ansonsten endet das Game, sondern du musst sie wirklich konstant auf so halbwegs depressiv lassen, dass du das schlechte Ende kriegst in dem Game. Ich habe das gemacht, es hat ewig gedauert. Es hat wirklich ewig gedauert, bis du wirklich alle gekillt hast am Ende von den Hauptcharakteren. Es hat echt lange gedauert, aber ich habe es hingekriegt. Es ist, Gott, das Spiel war so gut. Es hat natürlich auch die ganze Welle sind diese Games überhaupt Games losgetreten, wie halt Beyond Two Souls oder halt wie hieß das letzte? Detroit Become Human. Die beide sehr, sehr geil waren eigentlich. Ja, yeah, Heavy Rain. Oder halt das fantastische Heavy Rain. Jason! Ich finde trotzdem, dass halt hier Heavy Rain immer noch das Beste von denen ist. Ja, Heavy Rain ist das Beste von denen, das stimmt allerdings. Heavy Rain ist das Beste von denen, wenn du nichts machst. Wenn du Heavy Rain, wenn du den Controller beiseite legst und keinen einzigen der Prompts machst, es ist das witzigste Spiel der Welt. Es ist der Wahnsinn, was da schiefgehen kann. Oh Gott. Es dauert nicht mehr lang, es dauert vielleicht nur 3-4 Stunden, weil du halt alles versaust. Hammer. Es ist so gut, wie viel Fun das gemacht hat, aber. Wie gesagt, Fahrenheit. Schaut's euch mal an, ob er spielt Heavy Rain. Großartig. Ja, Markus, kennst du die, oder? Ja, klar kenne ich Fahrenheit. Ach, super. Das ist so gut. Sehr gute Games. Markus, Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Tatsächlich ein Spiel, das, wenn du jetzt die Scores heutzutage anschaust, gar nicht so schlecht ist. Aber ich habe immer nur mitgekriegt, wie um mich herum drüber geschimpft wurde. Und ich habe es geliebt. Und ich bin traurig, dass es keinen dritten Teil geben wird. Und zwar Elix 2. Ich habe es gemocht. Oh ja. Und es wurde... Ja, die sind nur bei uns beliebt. Ja, aber es wurde gefühlt in der Umgebung und in der Bubble, wo ich immer die Videos anhöre, so in der Luft zerrissen und ich habe es nicht verstanden, weil ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich fand Elix 2 besser als den ersten, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber du musst halt so eine Schwäche für Piranha-Bytes-Spiele haben. Ja, die sind doch nur bei uns in Europa sind die nie beliebt. Wahrscheinlich außerhalb von Europa sind die alle Schrott. Ja, ja, also die sind in Amerika sind das Nischen-Games. Das sind wirkliche, absolute Nischen-Games. Wo Leute wirklich sagen, oh, I like the games Risen or I like the games Elex. They were very good. Ja, aber die sind halt nur bei uns beliebt. Ansonsten sind die nirgendwo beliebt in der ganzen Welt. Weil die Amerikaner schon den rauen Ton davon nicht so mögen. Ja, unter anderem. Ja, das ist denen halt zu europäisch, das Game. Ja. Kann ich auch verstehen. Ja, dennoch, Elex ist super. Beide Teile sind super. Ich bin beide richtig gut. Sehr, sehr schade, dass es keinen dritten geben wird, weil halt Piranha Bytes tot ist. Im Prinzip. Ja, die beiden ehemaligen Chefs haben, glaube ich, jetzt ein neues Studio aufgemacht, aber die werden natürlich eigene Dinge machen. Ja. Das heißt, wir kriegen niemals den Cliffhanger aufgelöst aus Teil 2. Schade. Ja. Kann nicht der ehemalige Writer davon einfach dann wenigstens ein Buch schreiben? Ich glaube, dem ist es egal. Kann mal jemand denen eine Business-E-Mail schicken? Wobei so eine Was-wäre-wenn-Buch wäre cool, ne? Hau, du möchtest das machen? Blättere auf Seite 25 so ein Adventure-Aussuchbuch oder sowas. Ja, das ist sowas verkauft das sich cool. Aber nicht mehr heutzutage. Leider, ja. Aber es wäre cool gewesen. Aber ich kann nicht verstehen, Markus. Großartige Games, absolut. Kommen wir zu Platz Nummer 4 der Schrott-Games. Und jetzt kommen wir zu Games, die vermutlich ist relativ unbekannt sind. Aber vielleicht auch nicht. Auf Platz Nummer 4 bei mir ist Turning Point, Fall of Liberty. Sagt euch das was? Absolut nicht. Nee. Nein. Das ist ein Shooter. Das ist ein alter FPS-Shooter. Im Prinzip Nazis überrennen New York. Und du bist ein Amerikaner und jetzt geht's los. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur Nazis überrennen Europa oder überrennen Amerika. Und das ist spät im Zweiten Weltkrieg. Und du bist der Turning Point, verstehst du? Aha. Du bist der, bei dem sich das alles... So ein furchtbarer, grauenhafter Shooter für die 360 und für die PS3. Ja, es ist eine witzige Idee. Die Story ist Schrott, das Gameplay ist Schrott. Das Spiel ist in Deutschland fürchterlich geschnitten. Es ist furchtbar. Es ist von Codemasters, by the way. Als es Codemasters noch gab, die gibt es auch nicht mehr. Doch, oder nicht? Machen die nicht die Formel 1-Spiele? Oder verwechselt das? Nee, haben Code sie, glaube ich, gemacht. Ne? Ja, Codemasters. Codemasters, richtig. Ja, die, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Die machen die nicht die Formel 1-Spiele oder bringe ich da gerade was durcheinander? Ist auch egal. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, Turning Point, Fall of Liberty. Wie gesagt, Nazis überrennen Amerika. Du bist der Johnny-Hauptcharakter und nimmst ein Gewehr in die Hand und dann geht's los. Und das war's. Mehr machst du nicht. Du spielst durch euch ein paar Level durch und schießt Nazis in den Straßen von US-Städten und das war's. Dann. Es ist Schrott. Es einfach ist ein stumpfer dummer Shooter. Ein stumpfer dummer Shooter, aber ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß damit, weil ich fand die Prämisse cool. sie wurde zumindest besser umgesetzt als in Homefront, was nicht mal ich gut fand. ja, wie gesagt, Schrott, aber dennoch sehr, sehr, sehr spaßiger Schrott in meinen Augen. Jürgen, du bist dran. Zone of the Enders. Das ist aber beliebt eigentlich, oder? Nein, es hat sich nur gut verkauft, weil da die Metal Gear Demo drauf war. Und weil deshalb haben es die ganzen Leute gekauft, weil das Spiel mochten sehr, sehr viele nicht, weil es halt ein Mecha-Spiel ist. Mit einem Devil May Cry Hack and Slay. Mecha-Spiel for the win! Ja. Ist das nicht von Hideo? Das ist von Hideo Kojima, oder? Persönlich, ja. Der ist zumindest der Game, der wird zumindest als Game Director aufgeführt. Und wenn man sich die Story anguckt, ja, er hat sie definitiv geschrieben. Und das heißt, am Anfang weißt du nicht, was passiert, und am Ende gibt's Lordam vor einer Stunde. Ich verstehe. Ja, du verstehst eigentlich erst am Ende, was wirklich da im Hintergrund alles passiert ist. Sehr richtig. Ja, typisch das hier. Möchte hier die Lanze natürlich für beide Teile brechen. Ja. Der erste ist aber im Vergleich sehr trashig. Und halt, der baut halt den Charakter halt erst auf hier. Du hast halt hier Jehuti, das ist nun mal der Mech selber. Der hat halt auch so eine Onboard-Persönlichkeit, so wie Kid bei Knight Rider, wenn du so willst. Nur halt eine weibliche Stimme und halt, die klingt halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie GLaDOS, ja, aber nur von der Stimmlage her, nicht vom Charakter her. Und es ist halt total interessant, weil da so ein kleiner Junge drin landet im ersten Teil und der da quasi den Planeten rettet. Und okay. Im zweiten Teil, da wurden sogar eigens für Anime-Sequenzen gezeichnet. Also richtige Sequenzen, vertonte Sequenzen. Mhm. Komplett. Also in diesem 90er-Jahres-Stil, nur halt ein bisschen, da ist natürlich nicht viel Production-Value hinter, aber es hat eigene Anime-Szenen. Und was ich da halt hervorheben möchte, ist nicht unbedingt die Hideo Kojima Story, weil die ist so bescheuert und übertrieben wie immer, sondern einfach das unglaublich flüssige, spaßige Kampfsystem. Das ist wirklich so Devil May Cry on Crack. Da gab es einen Remaster zu teilen. Ja, ja, richtig. Es gab für die 360 kam es nochmal raus, ja. Und für die PS4, ja, stimmt. Und Du hast halt quasi Devil May Cry nur halt in alle Richtungen. Weil der Roboter kann ja auch fliegen. Und das heißt, du musst auch in der Luft und zur Seite. Und mache ich jetzt den Beam gegen Philo oder mache ich den starken Kamehameha Genki-Dama Beam? Oder benutze ich mein Schwert schnell mit den schnellen Schlägen? Und du musst die ganze Zeit mit deinen Boostern links, rechts schnell ausweichen. Das ist so geil. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der was für Mechas und Hack and Slays übrig hat. Die Leute haben es damals alle nicht gespielt. Die haben es nur gekauft, weil entweder weil es von Hideo Kojima gewesen ist oder eben weil immer irgendwas von Metal Gear mit dabei gelegen ist. Das war total cleveres Marketing eigentlich. Weil beim zweiten lag, glaube ich, die Eröffnungssequenz von Metal Gear Solid 2 dabei. Ja, und bei dem Remake lag die Demo von Metal Gear Survive dabei. Nein, von Metal Gear Rising. Von Metal Gear Rising, richtig. Auch ein großartiges Spiel. Auch sehr unterschätzt eigentlich, aber das war jetzt nichts für meine Liste. Aber wie gesagt, Zone of the Enders, dafür halte ich die Fahne hoch. Weil da geht's mir wie bei Way of the Samurai. Ich habe gefühlt, ich bin einer von 5 Leuten auf der Welt, die Flagge für dieses Spiel hochhalten. Markus, hast du davon gehört? Nö. Und da sind wir wieder an dem Punkt, ich leiste dir einfach aus. Gerne. Ja. Kommen wir zum Platz Nummer 5. 4 war es, Markus, bei dir? 4. Ja, ich habe extra nochmal geguckt. Ja, es war tatsächlich, finde ich, für das, was es ist, sehr unterbewertet. Rune Factory Oceans. Na? Das war echt für ein Rune Factory unterdurchschnittlich ist es angekommen. Ich kann mir auch so ein bisschen denken, warum. Das hat so viel Unterschiedliches drin. Aber ich hatte den Spaß meines Lebens. Du darfst deinen eigenen Golem aufziehen, hast dann halt die 0815 Rune Factory Story. Du bist einer der Guten. Du hast einen Bösen. Der wird immer böser. Und dann ruft er den wirklichen Bösen. Und den klatschst du um. Okay. Ja, im Endeffekt geht es ja darum, dass irgendein Böse, der 4 Wächterkugeln zerstören will, um einen ultralegendären Golem zu rufen, den du dann nur mit einem bestimmten Priesterritual aufhalten kannst. Okay. Und du kommst noch aus einer anderen Welt. Genau, du kommst aus einer anderen Welt und die Seele deiner Schwester ist mit dir verschmolzen und das willst du natürlich auch wieder auflösen. Sonst macht sich das Daten ja ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig noch Standard-Anime-Kram. Sehr schön. Genau. Und ja, es war ein bisschen träge, wie du von Insel zu Insel gereist bist, weil du halt immer den Golem gebraucht hast und mit dem durch das ganze Meer gelaufen bist. Hat sich manchmal gezogen, aber für mich eins meiner ersten Rune Factories und deswegen Ich hatte den Spaß meines Lebens. Cool. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Ich habe euch ja gerade von einem Game erzählt, wo USA oder speziell New York kaputt gemacht wurde. Na? Und was wie wär's, wenn wir das Ganze noch... New York und USA. Wird in diesem Shooter kaputt gemacht. Und zwar in dem Shooter Legendary. Der sagt euch vermutlich auch nichts. Ich habe mal davon gehört. Aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Er ist von GameCook. Auch eine Firma, die nicht mehr existiert. Und da geht es darum, du bist ein Dieb, der die Büchse der Pandora klaut und öffnet und dadurch alles ins Chaos stürzt und damit Dämonen und allen möglichen Shit befreit und deine Aufgabe ist es, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Während du durch ein New York läufst oder ein Manhattan, das unter anderem von Greifen und Zentauren und so weiter einfach überrannt wird und du darfst da durch die Gegend laufen und alles wegballern. Das ist Legendary. Schrott. Pure Schrott. Absolut Müll. Die Story ist dumm. Das Gameplay ist noch viel, viel dümmer. Die Waffen klingen allesamt fürchterlich. Aber das Spiel war unglaublich spaßig. Weil es halt wirklich auch so... Bei den User-Reviews ist es relativ mixed. Weil ich auch verstehen kann, was echt spaßig war eigentlich. Ja, stumpfe Shooter können ja Spaß machen. So ist es ja nicht. Ja. Obwohl die Prämisse war cool. Fand ich. Du bist ein Dieb, klaut die Büchse der Pandora, macht das Ding, wird reingelegt, macht das Ding auf. Chaos passiert und muss das Ganze halt bereinigen. Das ist so für Leute, denen Serious Sam einfach zu bunt ist. Ja, es ist auch zu der Zeit erschienen, 2008, wo alles grau und düster war. Und braun. Dennoch braun. Gutes, und braun. Ja, sehr viel braun. Richtig, der gute Kack- und Pissfilter. Dennoch, ist großartiges Spiel gewesen. Absolut. Ich fand das richtig gut. Ich habe da mega viel Fun damit gehabt. Kann ich auch nur empfehlen. Ist Müll. Aber es ist cool. Das ist kurzweiliger Spaß. Kurzweiliger Müllspaß. Ich fand's geil. Kommen wir zu Platz Nummer 3, der gute Jürgen. So, jetzt werde ich ein paar von euch vielleicht ein bisschen überraschen, aber Tales of Arise. Nein. kann nicht mitgehen. Weil nee, Tales of Arise, wenn man das letzte Spieldrittel vorsichtig ausklammert, so ganz leicht ausklammert, wo der schlechteste Story-Dump der Videospielgeschichte gemacht wird. Wo du wirklich lass es einfach weg, dann hast du ein grandioses Spiel. Ja, weil alles, was auf dem Planeten stattfindet, macht Spaß. Das awesome. Kampfsystem ist total flüssig und fluffig, total geil inszeniert. Die Grafik ballert richtig rein. Die Charaktere machen Spaß, auch wenn sie nicht so gut sind wie andere aus der Tales of Serie. Aber es entertaint. Die Areale finde ich ist jedes auch interessant und einzigartig gemacht. Jedes Areal, das du auf diesem Planeten besuchst. Und dementsprechend aber sobald du halt in den Weltraum kommst, ja, du kommst da in den Weltraum, Spoiler, und ab da kämpfst du eigentlich nicht mehr, sondern du hast, ich glaube, 3 Stunden lang nur Storydump, wo du nur Dialoge liest und nur Dialoge liest und nur Dialoge liest. Und irgendwie sie bringen dir nichts. Nur, dass dann von random Wissenschaftler Nummer 5 dir der komplette Story-Twist der Geschichte ins Gesicht geschlagen wird. Innerhalb von 15 Minuten Monolog. Ja. Und du weißt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann kommt halt das Finale, was so typisch hier bei jedem JRPG ist. Da kämpfst du plötzlich eine Stunde nur noch. Und wie es halt immer ist, auch bei Tales of, der finale Boss hält halt einfach, keine Ahnung, zu viel aus. Weil es halt, das ist halt einfach nur nervig. Aber er teilt nicht mehr aus, aber er steckt viel ein. Ja, ist ein reiner Bullet-Sponge halt. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm, weil das in jedem JRPG so ist, weil ich liebe Final Fantasy VII, aber Sephiroth könnte ruhig so 2 Limits weniger aushalten. Auf jeden Fall. Aber alles, was auf dem Planeten selbst geschehen ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber trotzdem ist es für mich nach wie vor eins der schlechtesten Tales of Spiele, wenn nicht das schlechteste. Aber ich habe Tales of Graces F auch nicht gespielt, bevor ihr jetzt einhaken wollt. Auf jeden Fall. Aber Tales of... Ich kann's dir leihen. ich habe das denn wir sind Freunde. Ich habe das Remaster hier. Verstehst alles du gut. Den? Ich habe das Remaster hier. Okay. Dann verstehst du unseren Insider endlich. Weil Freundschaft. Ja, weil wir sind Freunde. Aber wie gesagt, Tales of Arise... Ich mochte die Grafik, ich mochte den ganzen Planeten. Wie gesagt, es ist nur das letzte Spieldrittel, was es zum schlecht bewertetsten Tales of macht. Ich habe Tales of Arise gespielt, bis ich den Zauberer gekriegt habe, der mir so auf die Eier ging, dass ich das Spiel abgebrochen habe. Was, den Rothaarigen? Er hat mich so genervt. Ach, der kommt doch gar nicht so viel vor. Den kannst du ganz schnell ignorieren. So genervt. Sobald seine Story vorbei ist, steht er eigentlich nur noch dabei. Richtig. I am done. Mich hat das so aber genervt. Dafür hast du die mit dem Schild mit den geilen Hintern. Sehr interessant. Die habe ich nie kennengelernt. Die habe ich nie kennengelernt. Ist das nicht die Bodyguardöse vom Rothaarigen? Nee, ja, das ist nicht der Rothaarige. Das ist irgendein anderer Dude ist das gewesen. Der am Anfang dieser, keine Ahnung, ob der bei den Bösen dabei war und dann zu dir wechselt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der ging mir tierisch auf die Eier. Ich habe das Spiel, glaube ich, keine 20 Stunden gespielt. Und dann habe ich gesagt, I'm done. Fuck this game. I'm so ich mochte done. Alles, bis du halt in den Weltraum kommst. Ich kann mich da nur wiederholen. Ja, hätten sie da den Abspann gebracht, ich hätte es nicht weitergespielt. Nee, also ich weiß nicht, es hätte sogar irgendwie sogar gepasst, dass wenn ja. der Abspann da gelaufen wäre. Ja, du hast das erreicht, was du machen wolltest, du hast die Welt vereint, alle sind einigermaßen glücklich und können jetzt nach ihrem Tenor. Und die Charaktere sind auch so weit abgeschlossen, also es hätte gepasst. Das machen sie ja alles im Weltall wieder auf. Im Weltall hauen sie jeden Abschluss, reißen sie wieder auf und ach, dir hat da noch eine Info gefehlt, ach, da wisst ihr noch gar nicht alles. Und da, kommt noch aus dem Nichts noch eine bisher überhaupt nicht erwähnte Rasse dazu, die alles beherrscht und die du besiegen musst. Richtig. Ah. Weil uns fehlt furchtbar. Jetzt der Gegner auf dem Planeten, also finden wir noch eine Überrasse. Ja. Es war richtig fürchterlich. Aber egal, mein Punkt steht. Ich fand das Spiel per se keine Zeitverschwendung. Es war ja nur das Ende, was schlecht war. Aber ich bin's besser als sein Ruf. Okay. Markus, Nummer 3. Nummer 3, ein unbekannter Dungeon Crawl. Ich bin gespannt, ob ihr ihn kennt. Darkstone. Nee. Nee. Ah, nein. Ich habe es geliebt. Es ist für mich neben Diablo auf PlayStation 1 der Dungeon Crawler gewesen. Du bist in einer Welt, wo der Böse sich in einen Drachen verwandelt und er wurde aufgehalten in einem Zeitkristall und dann hat er es doch irgendwie geschafft, mit dem Darkstone die heiligen Kämpfer da zu besiegen und auf die Seite zu huschen. Und jetzt bist du der Abenteurer, der diesen Zeitkristall oder Zeitdiamanten wieder zusammensetzen soll, um ihn endgültig zu besiegen und zu vernichten. Ein altes PlayStation 1-Game sehe ich gerade. Ja, und das ist der gesamte Plot-Twist und da gehst du von einem Dungeon durch den anderen und machst nach aller Manie, klopfst du die Gegner um, lootest, verkaufst, rüstest dich auf. Total geil. Aber meines Erachtens auch sehr unterbewertet, weil ich zu meiner Kindheit wurde es immer ganz stark mit Diablo verglichen. Fand ich dann auch irgendwo unfair. Kostet 5 Euro auf Steam, by the way. Kostet 5 Euro auf Steam. Nicht ich würde es nicht nochmal spielen heutzutage, weil ich finde, es ist nicht gut gealtert. Außer Dungeon Crawler. Verstehe. Ja, deswegen ein Remake oder Remaster davon, geil, würde ich sofort wieder spielen. Ja, es ist halt, es gab so viele Diablo-Klone, als es damals rauskam, die halt komplett untergegangen sind. Ich glaube, die am meisten groß waren Dungeon Siege und Torchlight irgendwie. Und halt, Titan Quest. Titan Quest? Dieses Titan Quest? Ist da nicht jetzt der zweite Teil einfach gedroppt worden? Geshadow-dropped worden? Ja, als Early Access. Und der soll richtig gut sein, habe ich gehört. Habe ich auch gehört, ja, aber ich bin kein Fan von Titan Quest. Ich fand Titan Quest nicht gut. Ja, cool, warum nicht? Ja. Ich meine, mehr Diablo-Games sind nie verkehrt. In meinen Augen. Kommen wir zum Platz Nummer 2 der Schrottspiele, die wir eigentlich ganz gut fanden. Da habe ich eins für euch, das sagt euch bestimmt auch nichts. The Last Oricru. Nee. Nee. Oder Oricru oder O-R-I-C-R-U. Ich lag immer Oricru dazu. The Last Oricru. Das ist ein Gothic Souls-like in Scheiße. Mit dramatischen Entscheidungen, drastischen Entscheidungen, die Story verändern. Das ist ein dummes Game, was mir aufgefallen ist, weil es aussah wie Gothic. Wieso sieht das, warum sieht das aus wie Gothic 3? Schau dir mal ein paar Screenshots an. Die Last Ori Crew. O-R-I-C-R-U. So ein bisschen Gothic-lastig, so Gothic 3-lastig sieht schon aus, finde ich, persönlich. Und wo ich mir gedacht habe, was ist das? Warum sieht das... Was ist das für ein Scheiß? Also habe ich es gekauft, gespielt und habe festgestellt, das ist ein Souls-like mit Elementen, in dem du die Story veränderst. Es ist fürchterlich. Es ist janky wie Sau. Du kannst durch die Umgebung fallen. Du kannst gegen einen Gegner hauen, der einfach unverwundbar ist. Ist alles passiert? Du kannst die Story so interessant verändern, weil du brauchst nur zwei Sachen irgendwie ändern und die komplette deinen kompletten Gegner ändern sich in dem Game. Es ist unfair schwer. Und ja, es ist absoluter Schrott. Aber ich fand's cool. Der Hauptcharakter ist ein Idiot. Der ist so ein typischer, ich weiß alles besser. Es hat Lowbrow-Humor drin. Es ist, oh mein Gott, es ist so scheiße. Das ist auch wieder die 30 Euro was wert. In meinen Augen. Es war absoluter Müll. Auch nicht sonderlich gut bewertet worden. 54, aber von den User Scores 7.1, das ist immerhin gut. Viele Leute fanden das super. Ich so, ja, die haben recht. Was Cooles. Ich fand das super. Ich fand's absolut geil. Sagt euch beide nichts vermutlich, nee, oder? Nicht. Also ihr habt beide nie davon gehört. Sehr schön. Ja, klingt hat gut. Mich bei deiner, hätte mich bei deiner Liste auch überrascht. könnt ihr euch anschauen. Ist auch, ich habe gerade ein bisschen durch die Google-Bildersuche geblättert. Ja, es sieht so aus wie so Risen oder Gothic. Irgendwie ja, ich so bisschen, weiß aber nicht, ob ich ein unfaires Souls-like spielen will. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja. Dennoch, ich finde das Ding großartig. Jürgen, Platz Nummer 2. So, jetzt kommen wir zu den beiden Spielen, die ich eingangs des Podcasts vor einer Stunde erwähnt habe. Das sind zwei Spiele, die eigentlich sich sehr national verkauft haben und super beliebt sind. Ich aber eigentlich den inzwischen sehr, sehr negativ gegenüberstehe und aber trotzdem eine leichte Schwäche trotzdem habe oder zumindest eine gute Zeit hatte. Da habe ich die Regeln ein bisschen gebogen, wie immer. Wenn wir solche Listen machen und auf Platz 2 nehme ich nämlich Cyberpunk 2077. Super Game. Zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt. Ein Spiel, das ich zu Release, wo ich so gehypt drauf war, dass ich mir die Collector's Edition gekauft hatte, wo ich so gehypt drauf war und der technische Zustand mir so in die Eier getreten hat, dass ich es bis heute nicht weiterspielen möchte, obwohl die Atmosphäre unfassbar ist. Die Synchro unaussprechbar gut ist dafür, dass es halt eigentlich kein deutsches Spiel ist, aber die haben nur professionelle Sprecher rangeholt, der absolute Wahnsinn. Die ganze Atmosphäre in den Straßen, das Missionsdesign, wie du auf alles Einfluss nehmen kannst, wie du deinen Charakter entwickeln kannst, auch wenn die das, glaube ich, komplett overhauled haben. Haben sie. Auf jeden Fall, ich habe die Zeit auch in Night City schon genossen, aber ich weiß nicht, ich habe dem bis heute das nicht verziehen. Den technischen Zustand. Ja. Das habe ich dem bis heute nicht verziehen und egal wie sie jetzt dran rumoperiert haben, dass es jetzt vielleicht gut ist, das glaube ich auch. Aber für mich wird immer dieser fade Beigeschmack bleiben. Deshalb wird es für mich immer so das Label auch trotzdem Scheißspiel haben, weil sie diese Frechheit hatten, auch wenn das wahrscheinlich nur die Entscheidung von Anzugträgern war, aber es ist mir wurscht. Und, leider, ja. Aber ich kann halt nicht den absprechen, dass es trotzdem ein cooles Spiel ist. Aber wie gesagt, es ist dieses 50-50-Ding. Deshalb habe ich gesagt, ich nehme das mit in diesem Podcast. Das andere Spiel, da werdet ihr noch mehr lachen. Aber auf jeden Fall bei Cyberpunk, ich habe selten ein Spiel gehabt, was ich so gerne gespielt habe, aber trotzdem gehasst habe. Und deshalb ist es hier auf der Liste gelandet. Wie gesagt, wie immer habe ich ein bisschen die Regeln gebogen, aber das ist mir wurscht. Markus, hast du von Cyberpunk gehört? Das ist von den Witcher-Machern, by the way. Ich hab's gehört und ich hadere noch immer mit mir, ob ich es mir jetzt mittlerweile für diese Edition mit dem DLC, glaube ich, aktuell 35 Euro im Angebot, ob es das wert ist. Ist es. Meines Erachtens ist es das wert. Ich hab's damals gekauft, als es rauskam. Ich hab's auf der PlayStation 4 Pro gespielt. Der technische Zustand von dem Game, das war katastrophal. Ich hab's Gott sei Dank zumindest auch auf der Pro 100%. Gespielt, aber es hat mich trotzdem nur wütend gemacht. Deswegen hatte ich's dank dir ja wieder abbestellt, weil ich meine Bestellung nicht bekommen habe, weil ich war ja auch so ein Hype-Bot. Und dann habe ich es schnell wieder storniert. Ja, ich habe es damals durchgespielt. Ich habe es durchgespielt. Ich konnte es sogar zurückgeben damals, als sie gesagt haben, ja, wir geben dir durch das Geld zurück. Und ganz ehrlich, du hast Cyberpunk in dieser unfertigen Version gespielt und fragst dich, warum wir dich Trash Game Hunter nennen. Weil ich habe mich nur noch gequält. Ich war kurz vorm Finale. Ich hätte nur noch die Judy Sidequests fertig zocken müssen und dann hätte ich ins Finale starten können. Aber irgendwie, ich war nicht mehr motiviert. Ich habe es zweimal durchgespielt bis jetzt. Einmal, als es rauskam und einmal, als das DLC erschienen ist. Das müssen zwei verschiedene Spiele gewesen sein. Absolut, 100%. Das DLC vor allem hat das Ganze doch mal so in die Höhe getrieben. Es war so fantastisch. Ich meine, die haben Idris Elba dafür geholt. Idris Elba haben sie dafür gekriegt. Die haben Keanu Reeves dazu gekriegt. Es ist ein fantastisches Game. Das DLC ist im Prinzip, du bist Spionage im Cyberpunk-Universum. Spion im Cyberpunk-Universum, mega gut. Die Welt ist cool. Das Gameplay ist super. Ich hab's witzigerweise wieder installiert und möchte den dritten Playthrough nochmal machen. Diesmal auch, wo ich wirklich alles mache. Obwohl ich das ganze neue Zeug, was da reingepatcht wurde. Nicht immer anfurzen, weil ich nochmal Baldur's Gate 3 spielen will. Ja, spiel was Neues. Ich habe eine Idee, ich spiele Baldur's Gate im Dark Urge Mode. Ja, das ist eine gute Idee. Oder im Horror Mode. Und das mache ich demnächst mit Freunden. Es ist halt wirklich, es ist das, was am Anfang, wo es rauskam, war es kein gutes Game. Also es war ein okayes Game, nur halt deren Vision wurde halt einfach nicht irgendwie umgesetzt. Mittlerweile haben sie es halt wirklich ganz gepatcht, sozusagen ganz gemacht. Was ich denen auch ganz ehrlich gesagt hoch anrechne, ist, dass sie nicht für das PS5-Update zum Beispiel nicht nochmal extra Geld verlangt haben, sondern wirklich gesagt haben, das ist umsonst. Wir haben so viel Scheiße gebaut. Die muss ja ihre Reputation irgendwie zurückholen. Das ist so. Ja, ja. Damit die Leute sich überhaupt dann Witcher 4 kaufen. Ja, was ich auf jeden Fall machen werde. Because fuck it. Ja, ich auch, weil Siri. Weil Siri, richtig. Außerdem, wie gesagt, Cyberpunk ist zu dem jetzigen Zeitpunkt in der besten aktuellen Status, den man sein kann. Es ist großartig, wenn man auf diese Welt steht, wenn man auf dieses Zukunftsmäßige steht, auf dieses dystopische Zukunftsmäßige steht. 100% absolut großartiges Game. Vor allem mit dem DLC, was das Ganze nochmal so dermaßen auf die Höhe treibt. Ja, fantastisches Spiel. Finde ich. Ich verstehe den Frust, den man dazu hatte, als es rauskam. Absolut, verstehe ich. Markus, Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Könnte dich vielleicht überraschen, Stefan. Ich habe hier tatsächlich eine typische Rache-Story drauf. Die erste Action-Stealth-Metzel-Mörder-Rache-Story, die ich in meiner Jugend gespielt habe. Red Ninja. Ein PS2-Spiel, das zumindest von dem, wie viele grafische Elemente in dem Spiel vorhanden waren, auch locker auf PS1 hätte laufen müssen. Und ich weiß aber trotzdem nicht, weil mir hat so viel Spaß gemacht, warum. Oh, das Ding. Alles klar, ich erinnere mich. So, zumindest nach meinem Eindrücken damals, echt mies bewertet wurde. Und damals war es ja noch mit Spielezeitschriften, in denen man sowas gelesen hat. The worst Ninja Game, I see. Ja, ich sehe. Ich fand's gut. Und es hatte jetzt nichts damit zu tun, dass die eine Protagonistin war und dass das Cover sehr leicht bekleidet war. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie Henry Ernst der Ruhe in Frieden in Testcheck darüber hergezogen hat. Ja. Und ich hatte meinen Spaß und deswegen ist es hier so weit oben auf der Liste. Deshalb weiß ich bis heute, dass die Hauptcharakterin Kurenai heißt. Ja. Und geht ja klassisch los, wie halt eine Ninja-Geschichte losgeht. Daddy wird getötet, sie überlebt auf wundersame Weise, weil sie irgendwie aufgehängt wird und zum Sterben gelassen. Weil sie Jane Hauptcharakter ist. Und drum wird sie natürlich auch ausgerechnet von dem Ninja-Clan gefunden, ausgebildet und dann lebt sie nur noch für den Clan und die Rache. Oh nein. Das, oh mein Gott. Aber ich mochte das Schwingen immer. Es sieht sehr klischeehaft aus auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Ja, es sieht klischeehaft aus und ich muss sagen, selbst für damalige Verhältnisse waren die Maps echt leer. Okay. Es war halt quasi Tenchu in schlecht, aber wenn es dir Spaß gemacht hat, warum denn nicht? Ja, genau. Also ja. Tenchu war für viele das Bessere. Mit Tenchu bin ich nicht klargekommen. Ich habe da aber meinen Spaß gehabt, weil ich war sofort drin im Game, in der Steuerung und allem. Ja, passt doch. Ja. Wie gesagt, Remake bitte. Es ist alles... Es ist alles so immer so ein bisschen, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Ne? Ist ey, halt komm, überall die so. Die hat immer sich mit so einer Liane hin und her gehangelt. Ich musste immer an Spider-Man denken. Ich meine, sie trägt rot und sie hangelt sich da an den Hausdächern. Ist das nicht der Batman-Enterhaken gewesen? War das ein Enterhaken? Es ist schon lang her. Sie ist eine Ninja, das wird ein Enterhaken gewesen sein, auch wenn sie sich wie Spider-Man rumgeschwungen hat. 100%, richtig. Ja, okay, cool. Kommen wir zu Platz Nummer 1, der schlecht bewerteten Schrottspiele, die wir eigentlich ziemlich gut finden. Und bei mir ist das ein Adventure. Ein Adventure? Ja, ein Adventure, was für sehr, sehr viele Leute absolut eins der miesesten Adventure ist, die sie je gespielt haben. Welches Adventure ist bitte schlecht bewertet worden? Es gibt nicht nur gute Adventures, Markus. Es gibt nicht nur gute Adventures, Markus, aber dieses Adventure, das habe ich von dir damals bekommen, habe es durchgespielt und bei der Story dachte ich mir, was zum Fick habe ich da gerade gespielt? Was zur Hölle? Oh mein Gott, ist das Spiel großartig. Welchen redest du? Was ist hier los? Das Geheimnis der Druiden. Das ist gut! Das ist so gut! Das ist kein schlechtes Spiel! Das ist so gut! Oh, es gibt Leute, die hassen dieses Game und das ist entweder mittelmäßig oder scheiße. Die haben es nicht gespielt! Es ist so gut! Also komm! Weil es so kacke ist. Ich muss jetzt echt googeln, ob das wirklich so. Oh ja, das ist echt. Kommt nicht bei viel. Okay. Ja. Es ist sehr durchwachsen. Kommt bei ja, sehr vielen Leuten. Entweder du hast es oder du magst es wohl. Ich liebe es. Es ist so gut. Es hat mich so überrascht. Es hat mich von der Story her hat es mich überrascht. Das Cover ist einfach nur ein Druide, der sein Maul aufreißt. Oh, ja. Ist super. Es ist unglaublich scheiße. Oh mein Gott, die Story ist so dumm. So dumm. Aber sie gibt gleichzeitig so wenig auch Sinn, so, dass sie so gut ist. So wenig Sinn und du sitzt da und denkst, was zum Geier ist hier los? What the fuck? Ich fand es so genial, weil du gehst aus dem Spiel raus, denkst dir, boah, ich hatte den Spaß meines Lebens, aber was zur Hölle habe ich da gerade gespielt? Ja, 100%. Ja gut, das was hast du aber zum bei Geier vielen ist Adventures. Hier los? Wie viel Sinn macht denn Simon the Sorcerer? Ja, das schon. Aber Simon the Sorcerer hat wenigstens noch Witz oder so. Das nimmt sich ernst. Ach du Dieses Scheiße. Dieses Adventure nimmt sich 100% das, ernst. Das ist Simon the Sorcerer, wenn es sich ernst nimmt. Und du hast Zeitreisen drin und Kannibalismus und dieses Spiel nimmt sich 100% ernst. Es ist unglaublich scheiße. Oh mein Gott, aber es ist so gut. Es ist so gut. Das ist meine Platz Nummer 1, 2. Mein Gott, schaut euch irgendwoher ein Stream dazu an, schaut euch ein Let's Play dazu an, schaut es euch einfach an oder spielt es selber. Einfach. Gibt es auch auf Good Old Games, by the way. Auf diese ganzen Leute, die es schlecht bewerten. Es ist gut. Nein, es ist so, immer selber so gut. Ja, es ist wirklich so, so gut, weil es absoluter Schrott ist. Oh mein Gott, es ist ein fantastisches Adventure. Absolute Empfehlung von mir und auch von Markus. Spielt es einfach. Es ist so geil. Es ist absolut geil. Aber echt, du merkst, du hast mich überrascht, dass das dein Platz 1 ist, weil ich hatte das nicht als schlechtes Spiel abgespeichert. Sehr viele Leute haben das leider. Was halt komplett Fehler ist. Spielt auf jeden Fall das Geheimnis der Druiden. Mystery of the Druids. Ich glaube Amazon. Oh Gott, auf Amazon gibt es 8 Bewertungen, die eine 4,2 geben. Spielt's. Spielt's. Großartig. Absolut großartig. Jürgen, Platz Nummer 1. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt ahnen konntet, nachdem ich Cyberpunk erwähnt habe, aber Hogwarts Legacy. Haha. Oh! Weil das Ding ist, wie gesagt, derselbe Punkt. Das Spiel ist ja durch die Decke gegangen, aber aus den falschen Gründen eigentlich. Und ja. Alles, was außerhalb von Hogwarts und Hogsmeade stattfindet, ist absolute Scheiße. Da kann mich niemand vom Gegenteil überzeugen. Das ist eine der schlechtesten Open Worlds, die ich je gespielt habe. Es wäre die schlechteste, wenn ich nicht Final Fantasy VII Rebirth gespielt hätte. Aber alles, was in Hogwarts ist und was in Hogsmeade ist, hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich halt trotzdem immer trotzdem so ein leicht wohliges Gefühl habe, wenn ich an das Spiel denke. Ja, denk daran, die Musik, die sich schön ballert. Kleiner Wink an den Harry Podcast von Code Mirror. Super. Ja, aber der ist super. Absolut. Also ich fand's ganz okay. Da ist es wieder. Ich habe noch eine kleine Honorable Mention, bevor wir zu Markus übergehen. Den habe ich nämlich komplett vergessen, ist mir aber gerade in den Kopf geschossen. Glover fürs N64. Der magische Handschuh. Oh, Glover. Der magische Handschuh. Ist alt. Oh. Kenne ich noch, ja. Ist sehr, sehr alt. Jesus. Das ist sehr unbeliebt, das Game, weil du ja die ganze Zeit mit dem Ball immer ins Ziel kommen musst und das sehr anstrengend ist und mitunter relativ anspruchsvoll. Und aber die Steuerung halt zu janky teilweise für die Präzision ist, die verlangt wurde. Aber ich hab's gemocht. Wollte ich halt nur noch in den Topf geworfen haben als Honorable Mention. Müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden, aber wäre schade gewesen, wenn ich es nicht erwähnt hätte. Ist super. Kann ich nur empfehlen. Absolut. Ist echt gut. Glover. Ich habe Glover damals auch gespielt bei einem Kumpel, das weiß ich noch. Es ist super charmant. Es ist total untergegangen, aber es ist so charmant. Aber ist auch egal. Ist so lang her. Markus, deine Platz Nummer 1. Du darfst abschließen. Meine Platz Nummer 1 ist dort, weil ich einfach die Umgebung, das Ambiente, die Easter Eggs, wie du da reingezogen wirst, wenn du so im 80er, 90er Jahre Filmuniversum unterwegs bist. Ich mag es einfach für das, was es mir nostalgisch bietet, weniger für das Spiel. Ghostbusters! Ich habe es abgefeiert, dieses Spiel. Mit allem, was du da an Witzen, an Anspielungen erkennen konntest. Ich habe mich so wohl gefühlt wie selten in einer Videospielwelt, weil es einfach so nah an dem war, wie ich groß geworden bin. Du meinst schon das 3D-Ghostbusters. Ich meine das Ghostbusters, das Videospiel, das auf PlayStation 2 rauskam, für PlayStation 4 oder 3 dann nochmal remaked wurde. Ursprünglich PlayStation 3, es gab eine PlayStation 2 Version, ja, das weiß ich. Genau, es gab eine 2er Version für 3 rausgekommen und war für das nicht das, Remake. Wo sogar der Film dabei lag? Ja, das in der PS3 Version lag der Film dabei als Blu-ray Variante. Ja. Der ist beliebt wie Sau, ich verstehe nicht, wie kommst du da darauf, dass er unbeliebt sein soll? Geh mal auf Metacritics und gib Ghostbusters das Videospiel ein. Ja, das ist das. Es gab mehrere Ghostbusters-Games. Es gibt ein Ghostbusters-Game, was im Prinzip so ein Vierer-Koop-Shooter ist, von oben drauf. Der ist der gemeint. Der ist kompletter Schrott. Und das Slime of Sanctuary, oder wie das Ding heißt, der ist kompletter Müll. Das, was du meinst, ist ein absoluter Klassiker. Das ist richtig gut. Das ist im Prinzip der so beliebt, bessere Ghostbusters-Film. Nee. Echt nicht? Nee. Nein. Oh, Mann. Nein, überhaupt. Ich meine Ghostbusters. The Video Game Remastered. Ich weiß genau, welches Spiel du meinst, aber das ist damals gar nicht so gut angekommen. Das hat erst mit dem Remake dann so einen richtigen Durchbruch bekommen. Leute sind Idioten. Das Spiel war super. Das wurde erst beliebt, als halt hier das schlechte Ghostbusters Film-Remake mit den Frauen kam. Wo die Leute dann wieder Sehnsucht nach den alten Ghostbusters hatten. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich meine wirklich das da, wo du dann auch wirklich Umgebungen etc. Ja, mit dem Protonenpack und so weiter. Ja. Genau. Ja, mit dem Protonenpack und so weiter. Und du musstest dich an den Protonenpack so ein bisschen gewöhnen und dann hast du wirklich die Umgebung beim Geisterfangen mit zerschossen. Genau das meine ich. Ja, das ist halt aber auch auf Metacritic sehr beliebt. Aber das ist damals, ist es echt nicht gut angekommen. Ist erst im Nachhinein Kult geworden. Als es rauskam, hat es keinen Schwanz interessiert. Weil ich habe ja auf YouTube, da habe ich tatsächlich dieses Original vor x Jahren mal Reviews geholt. Und da ist es in Metacritic im Keller gewesen. Jetzt ist es bei 78. Absolut im roten Bereich bei irgendwie 43 oder so, hat der YouTuber dann sogar eingeblendet. Ja, jetzt ist bei 78 die PS3-Version. 30. Krass. Also bescheuert. Ich habe damals gedacht, echt, das sei gut. Aber siehst du, auch damals dachte ich schon, dass Spiele, die schlecht bewertet sind. Ich fand's ganz okay. Also jetzt hast du recht, jetzt ist es grün, wenn ich es eingebe. Wenn ich die Remastered-Variante eingebe, die ist auf 70, glaube ich. Irgendwie sowas. Ist ja, ja wurscht, aber damals kam das gar nicht so gut an, wie du denkst, Stefan. Es wurde nur viel verkauft, weil halt der Film mit dabei lag. Sollte ich es damals wirklich mich getäuscht haben und es damals gut angekommen, dann ziehe ich den Joker und sage, in meiner Bubble um mich herum wurde es nicht gut aufgenommen. Die fanden nämlich diese Steuerung mit dem Pack nicht so gut. Das ist jetzt echt verwunderlich, weil ich finde, das ist eines der besten Games, die ich je gespielt habe. Ja, ich auch. Absolut. Deswegen habe ich mir gedacht, wow, wenn die YouTuber von damals das wirklich auch schon behaupten, dass das ein schlechtes Game ist, muss das bei mir oben drauf. Weil das ist großartig. Aber ich weiß, absolut, welches du meinst. Du meinst den Koop von oben. Vogelpark. Ja, das Spiel war zwei Teile von. Scheiße. Ja, aber ich meine wirklich, du steuerst so über die Schulterperspektive. Ja, der Shooter im Prinzip, ja. Genau. Der war so geil. Da gab's das ist quasi der Azubi der Ghostbusters. Oder so irgendwie, meine ich mich zu erinnern. Absolut großer. Ach, das ist schade. Naja, naja. Trotzdem bescheuert, dass Leute das nicht mochten. Idioten. das überrascht mich jetzt echt. Ja, ich kenn das Spiel auch. Ich find's auch richtig, richtig gut. Eins meiner absoluten Favorites tatsächlich. Interessant. Coole Liste. Coole Listen hatten wir hier. Auch wenn meine natürlich wieder aus Games bestand, die halt wirklich kein Schwein kennt. Sehr viele Sachen. Oder wo sie halt überrascht war und so. Ja. Oder wo man halt mit den Augen rollt, dass es wieder so typisch Stefan ist. Das ist wieder so ein typisch Ich-Moment, richtig, so ein typisch Stefan-Moment. Dennoch, wie gesagt, von Anfang an, Geschmäcker sind verschieden, ist klar, es gefällt nicht jedem alles. Aber bei mir ist es halt wirklich so, mein Gott, das Spiel sieht scheiße aus, ich muss es haben. Also, ich muss es ausprobieren, das sieht komplett kacke aus. So wird es immer bleiben bei mir und so werde ich auch immer Spaß haben an solchen Games. Es ist interessant, dass ihr auch mal ein paar Games gefunden habt, die relativ unbeliebt waren, aber wo ihr auch gesagt habt, dass sie gut waren, dass sie Spaß gemacht haben. Es ist aber echt nicht leicht, weil du hast jetzt bei meinem letzten Titel schon gesehen, okay, du musst echt suchen und schauen, weil je nachdem, wo du guckst, ist es gut oder schlecht? Ja, ja. Ja, du wirst gesagt, für jedes Spiel, egal was es gibt, wirst du immer eine Lobby finden. Ja, egal richtig. Wie scheiße das Spiel also für jeden Menschen auf dem Planeten ist, du wirst die 5-Leute-Gang finden in irgendeinem Forum, die dieses Spiel immer hochhalten werden. Ja, und wir Trash Game Hunter haben immer recht. Trash Game Hunter Unite. Wir haben immer recht. Deswegen vertraut uns. Wir können aus dem größten Schrott können wir sagen, das ist ganz okay. Also ich fand's ganz okay. Freunde, ich danke euch, dass ihr hier wart. Jederzeit. Und mit mir über Schrottgames geredet habt, die wir gut fanden. Hervorragend. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich danke euch doch da draußen fürs Zuhören. Und verabschiede mich in Worten. Macht, was immer ihr wollt. Aber spielt doch mal Games, die nicht so dermaßen groß bewertet wurden. Sucht euch immer was raus und denkt, hey, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Wie ist denn die Bewertung? Nur 20%, ach, ich probier's mal aus. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Dann werdet ihr auch sehen, es ist ganz schön scheiße. Und ihr werdet mich dann verfluchen, weil ich gesagt habe, es ist gut. auf jeden Fall, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.